Erst nach 20 Jahren waren der Tempel und der Palast fertig. Zweiter Salomo baute die Städte von Huram wieder auf. Dort ließ er Israeliten wohnen. Dritter dann zog Salomo nach Hamat bei Zoba. Er gewann den Kampf dort. Vierter er baute die Stadt Tadmor in der Wüste. Er baute auch Städte für Vorräte. Fünfter er baute das obere und das untere Beth-Horon. Das waren feste Städte mit Mauern. Sechster er baute Balat und andere Städte. Er baute alles, was er in seinem Land wollte. Siebter es gab noch Reste von fremden Völkern im Land. Das waren zum Beispiel Hethiter. Achter ihre Kinder lebten noch dort. Salomo machte sie zu Arbeitern für schwere Dienste. Neunter die Israeliten waren keine Sklaven. Sie waren Soldaten und Anführer in der Armee. Zehnter es gab 250 wichtige Beamte. Sie passten auf die Arbeiter auf. Elfter Salomo brachte die Tochter des Pharao in ihr neues Haus. Dieser Ort war heilig. Zwölfter Salomo opferte Tiere für Gott auf dem Altar. Der Altar stand vor dem Tempel. Dreizehnter er brachte jeden Tag Opfer. Er folgte den Regeln von Mose für die Feste. Vierzehnter er gab den Priestern ihre Aufgaben. So hatte es sein Vater David befohlen. Fünfzehnter alle hielten sich genau an die Befehle des Königs. Das galt für alle Aufgaben. Sechzehnter so wurde die ganze Arbeit von Salomo fertig. Der Tempel war nun ganz bereit. Siebzehnter dann reiste Salomo nach Ezjongeber und Elot. Diese Orte liegen am Meer. Achtzehnter Huram schickte ihm Schiffe und Seeleute. Sie brachten Salomo sehr viel Gold zurück.